SWR 2 Hörspiel. In SWR 2 Spezial Kofferradio hören Sie noch bis Ende August bemerkenswerte Radioreisen. Features, Essays, Dokumentationen und Hörspiele entführen Sie nicht nur in ferne Gegenden und Zeiten, sondern nehmen Sie auch mit in die Geschichte des Radios. Hier im Hörspiel am Sonntag hören Sie in den kommenden Wochen unter anderem zwei Reisen ins ewige Eis des Polarmeeres, zu einer Zeit, als das ein lebensgefährliches Wagnis war. Eine davon ist gleichzeitig ein Dokument aus den Anfängen des Hörspiels in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Heute beginnen wir jedoch mit einer Radioreise in anderer Richtung. Es geht um den ersten Pionier Kaliforniens. Der Schweizer Johann August Suter reiste 1834 nach New York und von dort weiter über die Rocky Mountains. 1932 verarbeitete der proletarisch-revolutionäre Schriftsteller Ernst Ottwald diesen Stoff zu dem Hörspiel »Kalifornische Ballade«. Hans Eisler komponierte die Musik. 1933 wurden Ernst Ottwalds Werke in Deutschland verbrannt. Erst 1968 kam es in der DDR zur Produktion der kalifornischen Ballade, die Sie jetzt hören werden. In der Regie von Fritz Göhler spielen Wolf Kaiser, Eckhard Schall, Hermann Hähnel und andere. Außerdem hören Sie das damalige Rundfunkorchester Leipzig und den damaligen Rundfunkchor. Kalifornische Ballade. Eine Rundfunkerzählung von Ernst Ottwald mit der Musik von Hans Eisler. Dies ist die Geschichte Johann August Suters, der sein Heimatland verließ, um Ruhe und Frieden zu finden, aber er fand die größten Goldlager der Welt. Ich heiße Sutter, Johann August mit Vornamen, geboren 1803 in der Stadt Kanders im Großherzogtum Baden und aufgewachsen in der Schweiz im Kanton Bern. Ich verließ mein ärmliches Dorf und ging in die große Stadt. Und so wurde ich hineingezogen in die große Verwirrung, die jetzt herrscht in den Städten Europas. 30 Jahre bin ich alt und ich sage von mir, ich habe gestohlen, Wechsel gefälscht und meine Nächsten betrogen. Denn ich wollte emporsteigen. Fliehend vor den Gerichtsdienern des Kantons Bern fälschte ich einen Kreditbrief und verschaffte mir so das Reisegeld nach Amerika. Was ist mir geblieben von allen meinen Betrügereien? Ein Schiffsplatz auf dem Dampfboot Bonne-Espérance und 5 französische Franken. Davon habe ich mir eine Flasche Sekt gekauft und ich werde sie im Hafen von New York trinken. Auf meine neue Freiheit im neuen befreiten Amerika. Am 7. Juli des Jahres 1834 nähert sich das Dampfboot Bonne-Espérance der Mündung des East River. Die Stadt, die dort aus den Nebelschwaden des jungen Sommertages emporsteigt, ist New York. Johann August Suter steht an der Reling des Dampfers und fragt den Kapitän: Was ist das für ein Rauch, Kapitän? Schätze, dass das eine Stadt ist, Herr. Ist das schon New York, Kapitän? Hat sich herumgesprochen, dass das New York ist, Herr. Sehr verbunden für Ihre Information, Kapitän. Weitere Fragen von Ihnen hätten mich auch verdammt erregt, Herr. Entgangen bin ich der großen Verwirrung und den Zuchthäusern Europas. Hier will ich finden mein Glück und meine Freiheit, meine Ruhe und meinen Frieden. Und wenn ich meinen Frieden erkaufen müsste mit dem Unfrieden der Schwächeren und mein Glück bezahlen mit dem Unglück der Unwissenden, so werde ich immer streben nach meinem Glück und meinem Frieden. Und Johann August Suter schlägt mit der flachen Hand den Hals seiner Sektflasche ab und leert sie auf sein Glück und seinen Frieden. Er wollte gar nicht mehr vom Leben, drum ging er in die Welt hinein. Er wollte nichts als seinen Frieden und fand ihn nicht, die Welt ist klein. Wohin er kam, da war schon einer, was suchst du hier? Ich fand hier endlich meinen Frieden, und diesen Frieden störst du mir. Der sprach vom Glück und der von Frieden, und beide meinten Gut und Geld. Denn nur wer das hat, der hat Frieden, das ist die Ordnung dieser Welt. Und Ordnung nennt man, wenn die einen gesegnet sind mit Geld und Gut, wofür die anderen zahlen müssen mit ihrer Arbeit, ihrem Blut. Der eine wollte nichts als Frieden, der andere wollte auch nichts mehr. Der eine wollte etwas haben, der andere gab es nicht her. Und jeder wollte seinen Vorteil erkaufen mit des anderen Not. Sie wollten beide nichts als Frieden, drum schlugen sie einander tot. Groß ist Amerika und groß sind die Möglichkeiten dieses Landes. Groß sind sie wie die öden Steppen Oklahomas und ungeheuer wie die Felsen der Rocky Mountains. Aber größer noch ist das Elend und die Verwirrung in den Städten. Und Johann August Suter findet nicht sein Glück und seinen Frieden in der Stadt New York. Hungernd und verzweifelt steht er an den Quais von Hoboken zwischen rohen Bretterbuden und halbfertigen Steinhäusern. Er hungert. Darum hadert er mit seinem Schicksal. 14 Tage bin ich in New York. An 2 Tagen hatte ich warmes Essen. 6 Nächte schlief ich unter den Brücken von Manhattan. 4 Tage bot mir ein verfallener Schuppen in Eastside Schutz und Obdach. Ich habe Hunger und nehme jede Arbeit an. Ich bin der Zahnarzt Dr. Braun und suche einen Assistenten. Ich heiße Suter und bin der Mann, den Sie brauchen. Haben Sie schon mit Zähnen zu tun gehabt, Mr. Suter? Oh, Sir, schon seit meiner frühesten Kindheit. Mein seliger Vater war einer der bedeutendsten Zahnärzte der Schweiz. Ich freue mich, in Ihnen einen so tüchtigen Assistenten zu gewinnen. Aber als ich schon nach einem Tage herausstellte, dass Suter nicht imstande war, einen Backenzahn von einem Radiergummi zu unterscheiden, verlor er seine Arbeit. Überall in der Stadt New York sucht Johann August Suter seinen Frieden und sein Glück. Als Stallknecht und Damenschneider, Preisboxer und Wurstfabrikant. Und immer wieder steht er hungernd und verzweifelt an den Quais von Hoboken. Ich habe Hunger. Ich nehme jede Arbeit an. Ich heiße Titus Tatum Tiger. Bin Ausstopfer von Beruf und suche einen Gehilfen. Ich heiße Suter und bin der Mann, den Sie brauchen. Haben Sie schon Tiere ausgestopft, Mr. Suter? Oh, Sir, schon seit meiner frühesten Kindheit. Mein seliger Vater war einer der bedeutendsten Ausstopfer der Schweiz. Ich freue mich, in Ihnen einen so tüchtigen Gehilfen zu gewinnen. Aber als ich schon nach einem Tage herausstellte, dass Johann August Suter nicht imstande war, einen Tintenfisch von einem Eisvogel zu unterscheiden, verlor er seine Arbeit. Und immer wieder sucht er in der Stadt New York sein Glück und seinen Frieden. Als Hufschmied und Übersetzer, als Drogist und Mathematikprofessor an einer höheren Töchterschule. Aber er lernt aus seinen Erfahrungen. Und er lernt, sich anzupassen den Lebensgewohnheiten des jungen Landes Amerika. Jetzt hat er sich $465 gespart, von denen er sich eine Schnapskneipe in Fortham im Staate New York kauft. Immer noch nicht habe ich meinen Frieden und mein Glück gefunden, die ich ersehnt habe, fliehend vor der großen Verwirrung in den Zuchthäusern Europas. Ich höre den Regen auf das Bretterdach meines Hauses klopfen und leide unter den wüsten Witzen meiner Gäste. One night a Johnny was in the crowd, Lavallo Bailey. Oh, Lavallo Bailey. Old Mary went off with Shelley Brown. Oh, Lavallo Bailey. Dort singt der Rowdy Big Bill an diesem Abend zum 10. Mal das einzige Lied, das ihm aus seiner Kindheit her erinnerlich ist. Und ich habe keine Möglichkeit, ihn hinauszuwerfen. Old Johnny nearly pined away. Oh, Lavallo Bailey. Oh, Lavallo Ballo Bailey. Because Mary came on the following day. Oh, Lavallo Bailey. Nun, Mr. Suter, warum singen Sie nicht mit? Bitte singen Sie dieses schöne Lied aus meiner Heimat, dem sonnigen Sussex, mit, wenn ich bitten darf. One night old Johnny was in the crown. Nicht. Sie singen nicht. Sie scheinen mir missgestimmt, Mr. Sutter. Kein Wunder, dass, hätte ich wie Sie so einen dreckigen Spiegel an der Wand hängen, in Tränen gebadet würde ich herumlaufen. Sehen Sie, das ist ein Colt. Ein prächtiges Schießeisen. Und das da ist Ihr Spiegel. Gestatten Sie mir, dass ich Sie von diesem hässlichen Anblick befreie. Das war Ihr Spiegel. Und jetzt, Brüder und Freunde, bitte ich Sie, mit mir einzustimmen in das schöne Lied aus meiner Heimat, dem sonnigen Sussex. One night old Johnny was in the crown. Hallo, hallo. Went off with Shallow Brown. Hello, hello, Drei Jahre lang lebt und leidet Johann August Suter in seiner Schnapskneipe in Fortham, bis ihn erreicht der Ruf des Westens. Jeder Mann ergreift einmal im Amerika des Jahres 1840 der Ruf des Westens. Johann August Suter vernimmt ihn aus den Erzählungen des 70-jährigen Trappers Moses, der in seiner Kneipe sitzt und ihm von den Wundern des Westens erzählt. Was weißt du von diesem Land, Mann? Einen Dreck weißt du. Was sind diese lausigen Staaten New York, Illinois, Louisiana, Alabama und wie sie alle heißen? Kennst du den Missouri, Mann? 3 Meilen ist er breit und viele Tausende lang. Kennst du die Prärien von Oklahoma? Weißt du, dass es da Büffelherden gibt? Wie Wanzen in New York? Keiner hat sie aufgezogen. Niemandem gehören sie. Du kannst sie nehmen und sie sind dein. Kennst du die Eisberge der Rocky Mountains? Hast du gehört von dem Paradiesgarten, der hinter ihnen liegt? Kennst du Kalifornien? Nichts kennst du. Aber ich kenne es. 4x30 Tage wanderst du von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. 4x30 Tage hörst du das Zirpen der Zikaden am Tage und in der Nacht das Heulen der Schakale. Und bist du nicht vergiftet von den Stechmücken Alabamas, dann verschlingt dich der Missouri. Und erschlagen dich nicht die Indianer der mittleren Wüsten, dann verdurstest du in den Steppen Oklahomas. Und verhungerst du nicht in den Bergen Colorados, dann erfrierst du auf den Eisfeldern der Rocky Mountains. Ich sah schon viele gehen. Nicht einer kehrte zurück. Aber wer ans Ziel kommt, der lebt im Glück. Der Westen. Kalifornien. Und Johann August Suter verkauft alle seine Habe und schließt sich einer Karawane an, die nach dem letzten Fort am Missouri-Ufer abgeht. Das Fort Independence ist das Tor der Welt. Was jenseits liegt, ist das Abenteuer, der Tod, das Geheimnis oder, unvorstellbarer Reichtum. Lassen Sie mich, Herr Offizier. Ihr Reden hat keinen Zweck. Wir sind 5 Männer und 3 Frauen. Lebensmittel und Munition haben wir genug. Wir sind entschlossene Leute und wir werden unseren Weg finden. Narren seid ihr und ihr werdet verrecken, ehe euer Bart 3 Zentimeter gewachsen ist. Noch keiner hat den Weg von Missouri nach Kalifornien gefunden. Dann werde ich der Erste sein. Zu verlieren habe ich wenig und zu gewinnen alles. Was denn? Frieden und Freiheit. Bloody damned rabbit, fahr zur Hölle, du Narr. Hallo, Boys, wir fahren. Lass hinter dir, was du verlieren willst. Angst und Verwirrung und Alltag. Richte deinen Blick nach vorn, denn vor dir liegt das Geheimnis, dein Glück. Auf nach dem Westen, auf nach dem Westen. Sonne über Kalifornien, Garten Gottes auf Erden. Ohne Arbeit schenkt dir das Land seine Schätze. Suchst du das Paradies, dann zögere nicht. Auf nach dem Westen, auf nach dem Westen. Fünf Monate später steht Johann August Suter in Kalifornien. Ein Mann und 3 Frauen der Karawane sind unterwegs gestorben an den Anstrengungen der Reise. Vor ihm liegt der Pazifische Ozean, hinter ihm, eingebettet in die Terrassen der Sierra Nevada, liegt das Paradies Kalifornien. Eine Landschaft von unvorstellbarer Üppigkeit, ein ungeheures Land. Den Norden durchbrausen die Eisstürme Kanadas. Über dem Süden brütet tropische Hitze. Büffelherden weiden herrenlos auf den endlosen Steppen. Lasten von Früchten verfaulen an den Bäumen, weil niemand da ist, der sie bricht. An der Bay von Yerba Buena liegt das Kloster San Antonio. Dort ist Suter zu Gast. Sein Blick geht durch die engen Fenster des Klosters hinaus, über die Wüste der Fruchtbarkeit. Sprechen Sie weiter, Hochwürden. Was soll ich Ihnen weiter erzählen? Wir haben versucht, dieses Land aufzubauen. Wir haben den eingeborenen Indianern das Christentum gebracht und sie arbeiten gelehrt. Alles ging gut. Und was sehen Sie jetzt? Verfallene Ställe, verwüstete Scheunen, weit und breit keinen Menschen. Das erste Schiff, das die Einsamkeit der B von Yerba Buena entdeckte, brachte den Indianern das Feuerwasser mit. Die Einfälle mexikanischer Banditen taten das ihrige. Unsere Arbeiter haben sich in die Berge verlaufen, unsere Ländereien verwüsten. Konnte man die Arbeiter nicht halten? Och, wenn man einmal einen betrunkenen Indianer sieht, dann möchte man an Gottes Wort verzweifeln. Was fehlt also Kalifornien? Nichts als Arbeiter und ein Mann, der versteht, sie im Zaum zu halten. Ihr Rezept war falsch. Ich werde Ihnen ein besseres zeigen. Wo wollen Sie hin? Nach Vancouver. Von dort werde ich mich nach Honolulu einschiffen. Was gibt es auf Honolulu zu holen? Arbeiter, Hochwürden. Arbeiter. Leben Sie wohl. Ich werde wiederkommen. Am 8. März 1843 landet das Dampfschiff Columbia von Vancouver mit dem Bestimmungsort Singapur in Honolulu auf Haiti. An Land steigt Johann August Suter, mit 6.000 amerikanischen Dollars in der Tasche und mit einem harten, eigentümlichen Willen im Herzen. Und er findet seine Chance in einer Hafenkneipe in Honolulu. Gestatten Sie, mein Herr, dass ich mich an Ihren Tisch setze? Man freut sich immer, wenn man unter diesem Himmel, in diesem Drecknest voller schwarzen Heiden, das Gesicht eines Christenmenschen sieht. Ich danke Ihnen. Ich heiße Sutter und komme aus Kalifornien. Übrigens bin ich der Captain Muffy, Sir, mit dem an der Goldküste Afrikas und dem südlichen Dahomey die Niggermamas ihre Babys schrecken. Dann habe ich also die Ehre, mit einem Sklavenimporteur von altem Schrot und Korn zu sprechen. Ich will verdammt sein, wenn ich diesen Greenhorns, die einen schlafenden Nigger nicht von einem Toten unterscheiden können, nicht noch Verschiedenes beibringen könnte. Schon seit früher Jugend interessierte mich der Sklavenhandel bedeutend. Schlechtes Geschäft, Herr. Bin ich Ihrer Ansicht, Mr. Murphy? Die Illegalität eines Geschäfts erhöht die Spesen. Berechnen Sie selbst die Gewinnchancen dieser Branche. Seitdem auf dem Atlantik die Kanonenboote der englischen Bürokraten kreuzen, die den Sklavenhandel unverständlicherweise für eine Barbarei erklärt haben, ist kaum mehr was zu machen. Ich liebe beim Geschäft keine Aufregungen. Durchaus verständlich. Aber glauben Sie nicht an eine Überwindung der gegenwärtigen Depressionen? Herr, seit mir meine letzte Ladung Neger verreckt ist, glaube ich an gar nichts mehr. Glauben Sie nicht zum Beispiel, man könnte den Sklavenhandel über den Pazifischen Ozean organisieren? Vor den englischen Kanonenbooten ist man hier doch sicher? Ausgeschlossen. Im westlichen Amerika braucht man keine Sklaven. Außerdem ist die Reise zu lang, das schadet der Ware. Wer eine Ware gut verkaufen will, muss sie pflegen. Ich bin für Humanität. Geben Sie dem Neger gute Nahrung, frische Luft und etwas Bewegungsfreiheit und Sie werden Höchstpreise erzielen. Aber wer bezahlt sie mir, Herr? Sutter, unter anderem ich. Jeder Posten Kanaken aus Hawaii, genauestens kalkuliert. Kiff von Honolulu an Sie, 1.000 Kanaken, $24.000 Brief Ei. 150 genügen zunächst. All right, Sir. Am 27. September 1843 wird in Honolulu die Sutter's Pacific Trade Company mit einem Stammkapital von 75.000 holländischen Gulden gegründet. Zweck des Unternehmens? Die Vermittlung und Beförderung von schwarzen Arbeitskräften aus Honolulu nach Kalifornien. Der erste Transport von 150 Kanaken landet am 4. Januar 1844 in der Bay von Yerba Buena. Sutter hat zu ihrer Pflege und Bewachung 23 abgeheuerte Matrosen und Walfischfänger engagiert, die unter dem Kommando des Herrn George Elias Marshall aus New Jersey stehen. Hallo, Marshall! Wie lange soll denn das Ausladen der Kanaken noch dauern? Bis zur Mündung des Rio de los Americanos und des Sacramentos, wo wir das Fort Sutter bauen wollen, sind es 10 Stunden Marsch. Bringen Sie den Zug in Trab! Jawohl, Herr, soll geschehen. Hey, Boys! Der Mr. Sutter hat euch dazu engagiert, seine schwarzen Arbeiter zu bewachen und in Trab zu bringen. Und nicht dazu, dass ihr am Strand von Kalifornien ein Picknick veranstaltet. Nicht ganz mit Unrecht erwartet dieser Mr. Sutter von euch einige Eile. Dieser Mr. Sutter ist ein Narr, das sage ich euch, Tom Bell aus Liverpool. Pferde, Maulesel, Kühe, Stiere, Hammelherden. Und wozu das alles? Um ein paar dreckige Felder umzupflügen, wo nichts als Gras und Disteln wächst. Am 4. März des Jahres 1844 zieht eine riesige Karawane das Sacramento-Tal hinauf, an dessen Spitze Johann August Sutter reitet, umgeben von einigen schwer bewaffneten Walfischfängern. Es folgt die Schar der 150 Kanaken, 30 Planwagen mit Munition, Saatgut und Proviant, Viehherden und die kleine Schutztruppe, die Suter sich gleicherweise zur Bewachung seiner Sklaven wie als Schutz gegen die Überfälle räuberischer Indianer verpflichtet hat. Der mexikanische Gouverneur Alvaredo in Santa Fe hat Suter eine Konzession im Umfang von 20 Quadratstunden Land bewilligt und hat ihn zum Kapitän der kalifornischen Truppen ernannt. Unsere schwarzen Brüder, Mr. Suter, sind mürrisch und widerwillig. Der Marsch hat sie erschöpft. Was befehlen Sie? Soll ich ein paar von Ihnen aufhängen lassen? Marschall, ich bin für Humanität. Bedenken Sie, dass jeder Sklave einen hübschen Dollarbetrag repräsentiert. Alles mit Güte und Vernunft. Sie werden niemanden aufhängen, sondern die Leute vom Segen und von der Notwendigkeit der menschlichen Arbeit überzeugen. Herr Kanaken aus Hawaii. Trotzdem, Humanität ist ein sehr lukratives Geschäftsprinzip. Gut. Hallo, bringen wir mal den längsten Kanaken daher. Wie heißt du denn, mein schwarzer Bruder? Hanoku. Mein lieber Hanoku, du bist müde und hast wenig Lust zu arbeiten. Das ist aber nicht hübsch von dir. Noch hässlicher aber ist es, dass du deine lieben Landsleute zur Unzufriedenheit aufstachelst. Du bist ein unwissender Heide. Darum muss ich dir nun etwas vom Segen der Arbeit erzählen. Hanoku will das nicht wissen. Hanoku will zurück nach Hawaii und die Ukulele spielen. Du willst das nicht wissen, weil du eine schwarze Bestie bist. Wir aber, dein neuer Herr, Kapitän Suter und ich, wollen dich zu einem hochachtbaren Gentleman erziehen und zu einem braven Christen, der den Segen der Arbeit kennt. Siehst du, der Unterschied ist der, ein anständiger Mensch steht morgens um 3 auf und arbeitet bis abends um 8, worauf er sich sofort schlafen legt, damit er am nächsten Tag wieder frisch zur Arbeit ist. Hast du das verstanden? Nein. Siehst du, mein Sohn, dies hier ist ein Revolver und das da hinten ist eine Krähe. Und was siehst du jetzt? Die Krähe ist tot. Genauso kann man mit diesem Stück Eisen auf Menschen schießen. Hast du wenigstens das verstanden? Ja. Nun hör genau zu. Ein anständiger Mensch arbeitet gern den ganzen Tag und bekommt dann sein Essen. Ein nicht anständiger Mensch, einer, der nicht arbeiten will, bekommt kein Essen und ist für uns so etwas wie eine Schießscheibe. Also, mein lieber Hanoku, was willst du nun sein? Ein anständiger Mensch oder eine Schießscheibe? Ein anständiger Mensch. Also, dann Marsch! An die Arbeit! Seht ihr, Boys, alles mit Güte und Vernunft. Um sein Glück und seinen Frieden zu sichern, braucht der Kapitän Johann August Suter 200 Menschen. Aber alle 3 Monate landet ein neues Schiff in der Bay von Yerba Buena, das Mr. Muffy in Honolulu mit 9 Kanaken beladen hat. So wird das Paradies Kalifornien geschaffen. Und Suter findet endlich sein Glück und seinen Frieden. Sehen Sie nun, Hochwürden, dass mein Rezept richtig war. 3 Jahre ist es her, dass hier meine Kanaken den ersten Spatenstich taten. 3 Jahre. Und heute bringen meine Erben den 530-fachen Ertrag. 12.000 Kühe, 15.000 Pferde, 40.000 Ochsen und 12.000 Hammel, das ist der Viehbestand Neuhelvetiens. Ich bin Herr über ein Gebiet, das größer ist als 3 Schweizer Kantone und über Tausende von schwarzen Arbeitern. Noch wenige Jahre und ich werde der reichste Mann der Welt sein. Der Herr hat Großes durch Sie geschaffen, Kapitän Suter. Nehmen Sie noch ein Glas Wein, Hochwürden. Ich ziehe ihn selbst. Aus der Bourgogne und dem Rheintal habe ich mir die Reben schicken lassen. Ich werde Ihnen einige Blumenstöcke mitgeben, mit denen Sie Ihr Kloster schmücken können. Sie kennen noch nicht meine Nelkenfelder und Heliotrop-Hecken an den Hügeln des Rio de los Americanos. Und vor 3 Jahren dehnten sich hier noch endlose Grassteppen. Schätze der Erde. Aber wer wird sie heben? Zahllos die Früchte des Feldes. Aber wer wird sie ernten? Nutzlos reift die Frucht am grünenden Baum. Nutzlos schwillt das Korn in der feuchten Ackerkrume. Und der Krume Korn und Baum besitzt, muss verderben, muss verderben im Überfluss. Denn was nützt ihm der Erde Pracht, wenn der andere fehlt, der die Arbeit macht? Denn was nützt ihm der Erde Pracht, wenn der andere fehlt, der die Arbeit macht? Reich sind die Früchte der Erde. Im Jahre 1848 wird Kalifornien der Union der nordamerikanischen Staaten einverleibt. Der erste Weg, den die Abgesandten Washingtons nach ihrer Ankunft in Kalifornien nehmen, ist der nach Neu-Helvetien. Der Weg zu dem Kapitän Johann August Suter, dem Gründer dieses Landes und seinem ersten Bürger, von dem die Rede geht, er sei der reichste Mann der Welt. Ja, nur ihm dankt die amerikanische Union dieses herrliche Land. Sein Mut und seine Strenge, seine Freiheitsliebe und seine Tapferkeit sind es gewesen, die dieses Paradies erschaffen haben. Die Einfälle mexikanischer Banditen und die blutigen Aufstände räuberischer Indianer vermochten nicht, den Segen der Felder und den Frieden der Hütten zu zerstören, in denen treue schwarze Diener ihren freundlichen und gütigen Herrn loben und preisen. Nur wenige Meilen von Fort Sutter entfernt steht zu der Zeit, wo im Fort Sutter ein Bankett zu Ehren der Gesandten aus Washington stattfindet, George Elias Marshall und erwartet ein neues Kanakenschiff. Meine Herren, wir sind für Humanität. Kapitän Sutter und ich wünschen nicht, dass die Harmonie des Festes durch das Toben und Lärmen unserer schwarzen Arbeiter gestört wird. In diesem Ausnahmefall gestatten wir Ihnen, einen oder zwei der ärgsten Schreier vermittels einer Bleiladung am Absingen hawaiischer Sehnsuchtslieder zu hindern. Aber alles mit Ruhe und Vernunft. Sutter ist der größte Grundbesitzer in den Vereinigten Staaten. Auf den Feldern der Niederungen des Sacramento-Tals wachsen Feigen und Oliven, Baumwolle, Reis und Indigo, dehnen sich Aprikosen und Orangenhaine, Kirschgärten und Weinberge. In Suters Koppeln weiden die edelsten Pferde. Auf seinen Wiesen grast das schönste Rindvieh und seine Hammelherden sind unübersehbar. Suters Fabriken arbeiten. Seine Sägemühlen, Obstdarren und Garbereien arbeiten. Und 20 Schiffe im Jahre reichen nicht aus, um die Produkte Neuhelvetiens über den Ozean zu bringen. Johann August Suter baut im oberen Sacramento-Tal in der Nähe seiner Farm Coloma die erste Dampfsägemühle Amerikas. 60 Paar weißer, starker Ochsen sind vor den Wagen gespannt, auf dem langsam in 6 Monate langer Fahrt der erste Dampfkessel den amerikanischen Kontinent durchquert. Unter der Leitung von George Elias Marshall arbeiten Suters weiße Handwerker und schwarze Sklaven schon seit Wochen daran, das Fundament auszuschachten, in das der erste Dampfkessel Amerikas eingebaut werden soll. Kapitän! Was gibt's, Marshall? Warum sind Sie nicht in Coloma? Kapitän! Was für ein Unglück, melden Sie, sprechen Sie rasch! Kann uns jemand hören, Kapitän? Kann uns jemand sehen? Gestatten Sie, dass ich das Fenster verhänge. Sind Sie verrückt, Marshall? Noch nicht, Kapitän. Oder vielleicht bin ich es schon und weiß es noch nicht. Sehen Sie dieses Tuch hier? Es ist ein schönes Sacktuch. Was wollen Sie denn? Ein Sacktuch wie 1000 andere, sage ich. Jetzt werde ich es öffnen. Und jetzt? Was ist das? Gold. Gutes, gelbes Gold. Wo haben Sie es her? Ein Indio fand es im Kanal der Sägemühle von Coloma. Wo ist der Mann? Ein toter Indio reißt das Maul nicht mehr auf. Gut so. Wer weiß von diesem Gold? Keiner außer mir. Sie sind ein braver Bursche, Marschall. Ich bin dein Freund, Marschall. 50-50, Kapitän. Das ist mehr wert als Ihre Freundschaft. Ich werde an dich denken, Marschall. 50-50 von allem Gold, das gefunden wird, die Hälfte mir, die Hälfte euch. Und wenn ich mich weigere? Dann wird morgen jeder weiße Angestellter, jeder Indio und jeder schwarze Halunke wissen, dass er ein Narr ist, wenn er noch einen Tag länger für Sie arbeitet. Wenn er sich oben auf Coloma das Gold aus der Erde kratzen kann. Mir gehören die Felder von Coloma. Mir gehören die Ufo der Sacramento. Mir gehören die Terrassen der Sierra Nevada. Mir gehört das Gold. Gehören, gehören. Ich habe aus einer Graswüste ein Paradies gemacht. Mir gehört das Land. Warum denn nicht den Kanaken, die das Land mit ihrem Schweiß gedüngt haben? Warum denn nicht den Indianern, die viele hundert Jahre in diesem Land in Frieden gelebt haben, ehe sie kamen? 50-50, Kapitän. Nein! Wohin, Marshall? In die Berge. Alles Gold zusammenkratzen, was ich finde. Nach New Jersey gehen und meine alten Tage in Frieden und Reichtum verleben. Halt! Hund! Zu spät. Am 18. Juni des Jahres 1848 erfuhr Johann August Suter, dass die größten Goldlager der Welt auf seinem Grund und Boden liegen. Schon 2 Tage später reitet ein Zug von Cowboys und Wachsoldaten aus dem Fort Suter hinauf nach Coloma. An der Spitze des schwer bewaffneten Zuges der Kapitän Suter. Aus dem Tor der Farm Coloma kommt ihnen der Tischler Wimmer aus Hamburg entgegen und begrüßt seinen Herrn. Wo ist Ihr Werkführer, Mr. Wimmer? Wenn Sie den Mr. Marshall meinen, der ist fort. Heute Nacht sah ich ein Lagerfeuer oben in den Bergen. Wissen Sie, was Marshall oben in den Bergen treibt? Ich glaube es zu wissen, Sir. Wie lange arbeiten Sie in meinen Diensten? 4 Jahre, Sir. Sind Sie mit Ihrem Lohn zufrieden? Na ja. Ich erhöhe Ihren Lohn ab heute um $10 täglich. Sie haben nichts weiter zu tun, als was Sie bisher getan haben. Aber Sie haften mir dafür, dass keine Menschenseele die Felder von Coloma verlässt. Haben Sie mich verstanden? Ja, Kapitän. Sie wollen, dass keine Menschenseele je davon erfährt, dass man Gold findet im Gebiet von Coloma. Woher wissen Sie? Marshall zeigte mir 2 Beutel und er zeigte sie auch anderen. Ich erhöhe Ihren Lohn um $15 täglich. Aber Sie haften mir dafür, dass kein Mensch Coloma verlässt. Haben Sie mich verstanden? 25, sagten Sie. 20! Gut, ich habe verstanden. Tom Bell und Valentin Berli, ihr werdet hier oben bei Mr. Wimmer in Coloma bleiben. Ihr beide seid zuverlässige Leute, Valentin. Du bist mein Landsmann, du bist mein Freund, Valentin. Ich erhöhe euren Sold um $10 täglich. Dafür werdet ihr beide Tag und Nacht das Gebiet der Farm Coloma umkreisen. Wenn ein Fremder meine Felder betreten will, wenn einer meiner Angestellten die Farm verlässt, dann schießt er ihn ab. Verstanden? Für $10 täglich verstehe ich einstweilen noch alles. Aber schon 2 Tage später stürzt atemlos keuchend der Kanake Hanoku in die Schnapsstory von Yerba Buena. Ich brauche dringend sehr viel Schnaps. Hast du denn Geld? Hanoku, sehr viel Geld. Einer von Sudas Kanaken und Geld? Suda zahlt doch keinen Lohn. Woher hast du das? Brauch keinen Lohn. Kratz meinen Lohn aus Erde. Zeig her, was du hast. Na, gib schon, gib schon. Das ist doch Gold. Yes, Sir. Gold. Wo hast du das her? Wo findet man das? Bei Coloma. Im Bar. Was ist das? Gold, Jungs, Gold! Was ist das her? Sacramento! Coloma! Auf zum Sacramento! Los, los, nach California! Viel Gold und Geld hat man mir erzählt, gibt's am blauen Sacramento. Am Sacramento. Tom? Ja? Hast du einen? Yes, my boy. Der 12. in 8 Tagen. Mensch, wenn das so weitergeht, gibt's bald keinen Weißen mehr in Kalifornien. Ach, reichlich sinnlos, dieses Scheibenschießen. Wir sind höllische Narren, mein Junge. Ja, das ist alles ziemlich sinnlos. Du weißt doch ebenso gut wie ich, warum wir hier für $11 täglich auf Menschen schießen müssen. Genauso wie du, mein Junge. Wir sind die Hofhunde des Herrn Suter, mein Junge. Und nichts weiter. Warum passen wir eigentlich auf, dass dem alten Suter niemand an sein schönes Geld kommt? Ja, er redet vom Paradies Kalifornien, von friedlicher Arbeit und der Habgier der Menschen. Und er meint sein schönes rotes Gold. Er redet von Glück und Frieden. Das ist nicht viel Glück, was man sich für $11 täglich kaufen kann. Zumal in diesem gottverdammten Land, wo es nichts als Palmen und Indianer gibt. Ja, in Sissikon war es schöner. Ja, in Liverpool war es schöner. Narren sind wir, Tommy. Mensch, ich hau ab. Wo willst du hin? In die Berge. Gold suchen. Tom, warte. Ich komm mit. Guten Tag, Kapitän. Sie scheinen mich nicht zu kennen. Ich bin Jean Marchand, einer Ihrer Angestellten von der Farm Coloma. Schickt Mr. Wimmer Sie? Nein, Herr. Ich liebe es nicht, wenn meine Angestellten unaufgefordert ihren Arbeitsplatz verlassen. Sehr verständlich. Aber von Arbeitsplatz kann nicht mehr viel die Rede sein, wenn Sie Coloma meinen. Sie machen dumme Witze, Mann. Die Sägemühle. Steht still. Die Orangenhaine. Spatzen. Die Rinderherden. Auf den Weiden laufen die Kühe mit strammen Eutern herum, brüllen vor Schmerz, weil niemand da ist, sie zu melken. In den Ställen lärmt das Jungvieh, weil niemand da ist, es zu füttern. Ich bin der letzte Mann von Farm Coloma. Hier ist der Schlüssel. Ich gehe nun auch. Wo ist Mr. Wimmer? Fort. In den Goldfeldern. Tom Bell und Valentin Berli. Die brauchen noch einen dritten Mann. Verflucht einsam da oben in den Goldfeldern der Sierra Nevada. Die 200 Kanaken? Fragen Sie den Wirt der Schnapsstory von Yerba Buena, Herr. Auf einer Waagschale legt er eine Flasche Whisky, auf die andere häufen ihm die Kanaken Gold aus dem Sacramento-Tal. Ich habe noch 100 Mann meiner Wachtruppe im Fort. Und jeden Tag werden es 10 weniger. Ich gebe Ihnen 20 mit hinauf nach Coloma. Keinen Zweck, Herr. Die laufen mir doch gleich davon, wenn Sie das erste Goldkorn sehen. Aber was soll aus meinen Feldern werden? Was aus meinen Viehherden?

Eis und Schnee der Rocky Mountains und das Fieber Alabamas. Und von Hunderten kam immer doch nur einer an. Wer zählt sie, die Erstickten in den Stürmen Colorados, deren Gräber niemand kennt als Geier und Schakal? Die Gebeine der Verwesten in der Einsamkeit der Wüste sind die nächsten Meilenstein und sicheres Wegemal. Die einen sagen Westen und die anderen sagen Kalifornien. Und in aller Augen brennt die Wüstegier nach Gold. Denn sie alle wissen, Glück und Frieden gibt es nur für jeden. Denn durch seine Hand der gute, blanke Dollar rollt. Ich, Johann August Sutter, bin um meine Mühe und Arbeit, die mir mein Glück und meinen Frieden schaffen sollten, betrogen worden von denen, die ebenfalls ihr Glück und ihren Frieden aufbauen wollten. Ich bin bestohlen worden und verlange mein Recht. Ich erhebe Klage gegen die Einwohner Kaliforniens. Ich verklage 17.221 Einzelpersonen, die sich auf meinen Pflanzungen niedergelassen haben, auf Räumung und Schadenersatz. Ich verklage die Städte San Francisco, Sacramento, Venezia, Rio Vista und Fairfield auf eine Summe von $200 Millionen, weil diese Städte erbaut sind auf Grund und Boden, der mir gehört. Ich verklage den Staat Kalifornien auf Zahlung von $25 Millionen für die Aneignung der Mühlen, Straßen, Kanäle und Häfen, die ich gebaut habe. Ich erhebe Klage gegen die Bundesregierung in Washington und verlange $50 Millionen als Schadenersatz, weil die Regierung bei der Entdeckung der Goldfelder nicht imstande war, die öffentliche Ordnung und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Ich verlange meinen Anteil an allen bis heute ausgegrabenen Goldschätzen. Ich verlange mein Recht. Ein Mann verklagt einen ganzen Erdteil. Ein Mann kämpft um sein Recht gegen 80 Millionen Menschen. Der Name des Kapitäns Johann August Sutter ist in aller Munde. Ihn sprechen aus die Advokaten in Washington, wie die Matrosen der Segelschiffe im Pazifik und Atlantik, die Baumwollfarmer von Louisiana wie die Fischer am Ontariosee, die Goldgräber der Sierra Nevada wie die Kaufleute von San Francisco. Goldgräber im Lager von Five Pounds. Dieser Sutter ist wahnsinnig. Nächstens wird er noch behaupten, der Atlantische Ozean gehöre ihm. Er soll klagen, gegen wen er will. Aber der erste dreckige Advokat, der mich mit einem Fetzen Papier von meinem Goldfeld vertreiben will, kriegt ein Lot Blei in den Bauch. Er ist ein Narr, dieser Sutter. Aber Mut hat er. Ich möchte ihm den Schädel einschlagen, aber dann will ich gern vor ihm den Hut ziehen. In San Francisco diskutieren die Bürger den Prozess Sutter. Gentlemen, der Prozess Sutter ist der tollste Spaß des Jahrhunderts. Aber den Spaß müssen wir bezahlen. Ein Mann, der 18.000 erwachsene Männer verklagt, ist ein Dummkopf. Gewiss, er ist ein Dummkopf, dieser Sutter. Aber er ist ein Held. Von mir kriegt er keinen roten Cent, aber ich habe Respekt vor ihm. In den Advokaturkanzleien des Landes ist die Erregung über den Prozess Sutter groß. Jeder, der etwas von Rechtswissenschaft versteht, kann jetzt das Gold scheffeln in Kalifornien. Meine Herren, ich, der Advokat James Brown, frage Sie, glauben Sie denn wirklich, dass Sutter einen Prozess gegen einen Erbteil gewinnen kann? Aber wenn er nachweist, dass ihm tatsächlich alles Land an der Küste gehört und alle Täler zwischen Sacramento und San Joaquin? Gewiss, mein Herr, wenn Sutter den Prozess gegen Sie allein führte, dann würde er ihn gewinnen. Aber Mr. Thompson, der Oberrichter von Kalifornien, ist kein Idiot und er sagt wie ich, hat jemand in einem Falle recht, dann hat er recht. Hat er in 18.000 Fällen recht, dann hat er Unrecht und ist ein Schädling. Sie wissen wie ich, meine Herren Bürger von San Francisco, dass die Qualität des Rechtes durch erhöhte Quantität umschlägt in die Negation, also in das Unrecht. Mr. Brown, wir sind ernste Männer und gewohnt, schwer zu arbeiten. Sie werden verstehen, dass wir Ihrer Philosophie, die Sie gegen gutes Geld von der Yale-Universität bezogen haben, einiges Misstrauen entgegenbringen. Aber wenn Ihre Philosophie versagt, dann haben wir immer noch unsere guten Pistolen. Aber meine Herren, welche Barbarei, Ruhe und Ordnung sind in diesem Lande eingezogen? Was braucht man die Gewalt, wenn es Paragraphen gibt? Die wilden Zeiten von Kalifornien werden bald vorbei sein und der Advokat ist der beste Revolver. 4 Jahre lang schwebt der Prozess vor dem obersten Gericht von Kalifornien und 4 Jahre lang arbeitet Johann August Suter mit Erfolg daran, seine Macht und seinen Einfluss zu vergrößern. Die Bewohner des Landes verfolgen mit Schrecken seinen drohenden Aufstieg. Suter ist unbeliebt, aber man respektiert ihn. Suter ist verhasst, aber man schätzt ihn. Am 9. September 1854 feiert man den 4. Gedenktag der Aufnahme Kaliforniens in die Union und den 5. Jahrestag der Gründung der Stadt San Francisco. An diesem Tage erinnern sich die Einwohner Kaliforniens an ihren Pionier Johann August Suter. Die kalifornische Regierung ernennt ihn zum General des Landes. Bei seinem Ritt durch die Straßen jubelt ihm das Volk zu und im Metropolitan Theater gibt man ein Riesenbankett. 50 Reden werden auf ihn gehalten. Als letzten Redner erteilen wir dem Bürgermeister Kevins das Wort. Dieser mutige und von einer seltsamen Vorahnung getriebene Pionier gab die schönen Erinnerungen seiner Jugend auf, riss sich vom häuslichen Herde los, verließ den Familienkreis und die Heimat, um sich auf ungebahnten Pfaden in das Land des Abenteuers und der Gefahr zu begeben. Er durchquert steinige Ebenen unter der Feuersonne und überwindet Berge und Täler, Felsen und Wüsten, Hunger, Fieber und Durst. Das Auge unentwegt auf die Stelle des Horizonts gerichtet, wo die Sonne in westlichen Meeren untergeht. Wenn einmal in kommenden Zeiten ein Geschichtsschreiber Ursprung und Gründung Kaliforniens, das eins der mächtigsten Länder der Erde sein wird, beschreibt und die Mühsal des Kampfes für die Freiheit des Westens, so wird ein Name unter allen aufglänzen, der des unsterblichen Generals Johann August Suter. "51 Jahre alt ist Johann August Suter an diesem Ehrentage seines Lebens, der ihn auf dem Höhepunkt seines Ruhms und seiner neuen Macht sieht. Und wenige Tage später hallen die Straßen der Stadt San Francisco wieder vom Lärm der Massen und eine ungeheure Verwirrung ist hereingebrochen über diese Stadt und alle Städte Kaliforniens. Dies ist der Tag, an dem das Gericht von Kalifornien seinen Spruch fällt im Prozess Suter." "General, der Prozess ist gewonnen. Richter Thompson hat Ihre Ansprüche anerkannt. Ganz San Francisco ist auf dem Weinen. Sie sind der reichste Mann der Welt." "Mein Recht! Ob ich der reichste oder der ärmste Mann der Welt bin, ich will mein Recht. Ich habe mein Recht. Es gibt noch ein Gesetz. Das Bundesgericht von Washington wird diesen Spruch bestätigen. Hallo, Boys, auf die Pferde. Ich will der Erste sein, der die Nachricht nach Washington bringt." Einen Tag und eine Nacht jagt General Suter über die Prärien. Endlich halten die ermatteten Pferde auf einem Hügel. Und der General wendet den Kopf triumphierend und versonnen nach Westen zurück, nach der Stätte seines wechselvollen Glücks. "Was ist das? Morgensonne im Westen?" "Nein, Feuerschein über dem Sacramento-Tal." "Brennt San Francisco?" "Nein, General. Unter jenem Schein liegt Coloma, Neu-Helvetien, das Fort Suter. Was soll geschehen, General? Was befehlen Sie?" "Zurück nach Coloma!" "Reite schneller, General, denn immer dichter steht der Rauch über den Feldern von Coloma. Streite schneller, General. Und umso schneller wirst du wissen, dass du vernichtet bist. Gegen dich sind aufgestanden die Männer von Frisco. Gegen dich sind aufgestanden die Männer von den Goldfeldern. Gegen dich ist aufgestanden das ganze Land Kalifornien. Streite schneller, General, wer wird dich schützen? Wer wird dich schützen? Lynch liegt der zu Sutter Held, Lynch liegt der im Schützenbild. Held, du Lynch von Stell, wo schießt verstampft das Eigentod des Generals? Denn wir brauchen es. Jahrelang hast du die Felder gepflügt, jahrelang hast du die Herden gepflegt. Jahrelang hast du geglaubt an ein Glück, wo sind deine Felder, deine Herden? Was ist dein Glück, General, und wer wird es schützen? Was nützt dir dein Mut, General? Denn du wirst vernichtet werden. Gegen dich ist aufgestanden das ganze Land Kalifornien. Streite schneller, General. Wer wird dich schützen? Wer wird dich schützen? Fabriken. Sie werden vernichtet. Wo sind deine Mühlen? Sie werden gesprengt. Wo sind deine Herden? Sie werden zerschossen. Deine Rebenhügel? Zertreten. Du selbst? Zertreten. Du selbst? Vier Tage lang toben die wütenden Massen Kaliforniens auf den Gütern des Generals. Vier Tage lang stecken sie Ställe und Scheunen in Brand. Vier Tage lang verwüsten sie die Felder. Vier Tage lang erstechen und erschießen sie die Viehherden. Vier Tage lang morden sie die Diener des Generals Sutter. Dasselbe Volk, das noch vor kurzem den Gründer des Landes bejubelte, mit den Rufen »Es lebe Kalifornien« und »Es lebe die Freiheit«, wird alles zerstampft und vernichtet. Ich, der General Johann August Sutter, habe nichts zu eigen als die Kleider, die ich auf meinem Leibe trage, und das Neue Testament in der Tasche meines zerrissenen Rocks. Der Pöbel von San Francisco beschimpft mich, bewirft mich mit Steinen und bedroht mich mit Erschießen. Meine Hände zittern und die Haare meines Bartes und meines Hauptes sind weiß. Nichts bleibt mir, als nach Washington zu gehen, um bei den Behörden des Landes jetzt zu suchen, nicht mehr meinen Frieden und mein Glück, sondern mein Recht und Schutz vor dem Hunger. Nach vier Monaten steigt ein abgerissener und verkommener alter Mann die Stufen zum Weißen Hause in Washington hinauf. Halt! Wo wollen Sie hin und wer sind Sie? Ich heiße Sutter und bin General des Staates Kalifornien. Sind Sie Okkultist, Herr? Nein. Schade. Sonst hätten Sie das nämlich Ihrer Großmutter erzählen können. Sie sind ein sehr geistreicher junger Mann. Ich muss dringend den Sekretär des Justizdepartements sprechen. Und der Justizminister empfängt den General Sutter. Gewiss, Ihr Recht wird nicht bestritten, aber wer soll es durchsetzen? Der Staat. Aber wer ist der Staat? Der Staat Kalifornien, das sind zum Beispiel die Leute, die auf ihrem Grund und Boden sitzen und die der Staat Kalifornien von diesem Grund und Boden vertreiben soll. Aber es muss doch ein Recht geben. Ich will mein Recht. Recht ist eine Machtfrage. Und die amerikanische Union hat nicht die Macht, 18.000 Einwohner Kaliforniens und 800.000 Bewohner der Stadt San Francisco aus ihren Häusern zu vertreiben. Ich will Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eine Sache der Zweckmäßigkeit. Es ist für die amerikanische Union unzweckmäßig, einen Bürgerkrieg zu entfesseln, nur um ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Unterhalten wir uns lieber über Bargeld. Was verlangen Sie für Ihre Rechte an Kalifornien? 400 Millionen Dollar. Etwas reichlich, General. Ich werde Ihre Forderung dem Senat unterbreiten. Und wovon soll ich in der Zwischenzeit leben? An sich ist das Ihre Sache. Aber ich bin bereit, persönlich mit, sagen wir, 20 Dollar auszuhelfen, wenn Ihnen das genügt. Und mein Recht? Tja. Der Chef der angesehenen Anwaltsfirma Bloomfield ist hocherfreut, den reichsten Mann der Welt zum Klienten zu gewinnen. Können Sie mir helfen, Mr. Bloomfield? Ha! Dies ist der ungeheuerlichste Prozess der Jahrhunderte. Wir werden keine Mühe scheuen, Ihnen zu Ihrem Rechte zu verhelfen. Mit diesem Prozess wird die Anwaltsfirma Bloomfield & Company die Welt aus den Angeln heben. Konferenzen mit Senatoren und Kongressmitgliedern, eine Audienz beim Präsidenten der Vereinigten Staaten, diplomatische Aktionen, ein Pressefeldzug von nie gesehenen Ausmaßen. Ha! Und der Erfolg... Die 400 Millionen sind Ihnen sicher, das heißt 300. In Anbetracht der riesigen Kapitalinvestitionen erachtet die Firma Bloomfield & Company ein Erfolgshonorar von 25% der Streitsumme für angemessen. Das sind 100 Millionen Dollar, Herr. Sehr richtig. Herr Minister, der General Suter, der General verlangt, Sie dringend zu sprechen. Dieser sogenannte General hat mich Zeit genug gekostet. Ich kann dieses Gequassel über Kalifornien nicht mehr anhören. Jawohl, Herr Minister. Herr General, der Herr Minister sind außerordentlich beschäftigt. Oho, du Grünschnabel. Weiß denn, Herr Minister, mit wem er es zu tun hat? Der Präsident der Vereinigten Staaten hat mir die Hand gedrückt und mich seines herzlichen Mitgefühls versichert. Senatoren der Union haben mir die Hand gedrückt. Kennst du meinen Fall? Soll ich dir erzählen, wie das damals war in Kalifornien? Seit 3 Jahren bin ich im Justizdepartement angestellt und ich muss Ihnen sagen, dass ich in diesen 3 Jahren leider Gottes mehr von Kalifornien gehört habe als von einer Gehaltserhöhung. Außerdem bin ich im Moment stark beschäftigt. Der Advokat King ist keineswegs hoch angesehen in Washington. Aber er ist der letzte Rechtsanwalt, der sich noch mit dem Prozess Suter beschäftigt, ohne einen Vorschuss zu nehmen. Ich will nur mein Recht. Machen Sie keinen Stuss, Mann. Machen Sie, was King Ihnen sagt. Und King sagt Ihnen, 400 Millionen Dollar kommen überhaupt nicht in Frage. Sie sind doch ein alter Mann. Was wollen Sie mit so viel Geld? 1 Million ist auch genug. Sagen Sie 1 Million. Wir machen 50-50 und der Fall ist erledigt. Im Jahre 1866 richtet Suter eine Eingabe an den Kongress und verlangt 1 Million Dollar Schadenersatz für den verloren gegangenen Besitz Kaliforniens. Die bedeutendsten Anwälte der Union haben sich mit meinem Prozess beschäftigt, mein lieber Boss. Nun machen Sie mal keinen Wind, Mann. 1 Million kommt überhaupt nicht in Frage. Rechtsanwalt bin ich ja gerade nicht, aber schreiben kann ich. Sagen wir 500.000, wir machen 50-50 und der Fall ist okay. Im Jahre 1870 richtet Suter eine neue Eingabe an den Kongress und verlangt 500.000 Dollar Schadenersatz. Jetzt kennt ganz Washington den General. Aber niemand weiß mehr, was er eigentlich will, dieser alte Verrückte. Vielleicht ist er wirklich einmal irgendwo General gewesen. Vielleicht hat er den amerikanischen Befreiungskrieg mitgemacht. Aber dass ihm einmal Kalifornien gehört haben soll, das ist ja gerade seine Verrücktheit. Und die Gassenjungen der Stadt Washington machen sich einen Spaß mit ihm. Erzähl doch mal von Kalifornien, Alter! Ja, boy. Das war eine Zeit. Ungeheuer ist die Sonne über Kalifornien. Du bist doch mal General gewesen, Onkel? Ach, General. König war ich. Kaiser. In meinem Reich ging die Sonne nicht unter. Und ungeheuer war das Gold auf meinen Feldern. Dann sing doch noch mal das Goldlied. Los, Junge, los nach Kalifornien. Viel Gold und Geld hat man mir erzählt, gibt's am blauen Sacramento. Blut! zum Donnerwetter, lass den Alten da zufrieden. Ja, lieber Herr, einmal war ich General von Kalifornien. Jetzt bin ich General über eine Horde von rotznasigen Straßenjungen in Washington. Gehen Sie nicht weg. Bleiben Sie hier, Mann. Kennen Sie meinen Fall? Soll ich Ihnen meinen Fall mal erzählen? Der Präsident der Vereinigten Staaten hat mir die Hand gedrückt und mich seines herzlichen Mitgefühls versichert. Ja, lieber Herr, das sind Sachen. Das hätten Sie sich wohl auch nicht träumen lassen, dass Ihnen der General Sutter noch mal die Hand geben wird, was? Ja. Schenken Sie mir $100, Herr. Ich trete Ihnen dafür meine Ansprüche an die Vereinigten Staaten von Amerika ab. Hier hast du 50 Cent, Alter. Kauf dir was zu fressen. Lass mich zufrieden. Ein Geschäft, meine Herrschaften. $50 gegen 500.000. General Sutter verkauft seine Ansprüche an Kalifornien. Am 3. Juni des Jahres 1880. An den Stufen der Freitreppe, die zum Kapitol von Washington hinaufführt, erregt ein alter, schmutziger Mann, dem weißes Haar strähnig in das verwitterte Gesicht fällt, unliebsames Aufsehen. Ich bin der General Sutter! Ich bin der Kaiser von Kalifornien! Ich habe Kalifornien aus einer Grassteppe in einen Paradiesgarten verwandelt! Die Stadt San Francisco gehört mir! Die Städte Fairfield, Venezia, Sacramento und Rio Vista gehören mir. Das Land zwischen Sacramento und San Joaquin gehört mir. Mir gehört die Goldproduktion Nordamerikas. Man schuldet mir den Kaufpreis für einen Erdteil. Ich habe eine Forderung von 1,5 Milliarden Dollar an die amerikanische Union. Helfen Sie mir, ich habe Hunger. Ich bin der reichste Mann der Welt. Helfen Sie mir, ich habe Hunger. Sie sind kein General. Sie sind nie in Kalifornien gewesen. Ihnen gehört auch nicht die Goldproduktion von Nordamerika. Sie sind auch nicht der reichste Mann der Welt. Sie sind verrückt, nichts weiter. Am 4. Juni 1880 in Washington an den Stufen der Freitreppe, die zum Kapitol hinaufführt. Dort findet man am frühen Morgen die Leiche eines alten Bettlers. Ein vergilbter Briefumschlag, den der Alte in der Tasche hatte, trug die Aufschrift an General Sutter, Kalifornien. Wir brachten die kalifornische Ballade. Eine Rundfunkerzählung von Ernst Ottwald mit der Musik von Hans Eisler. Die Personen und ihre Darsteller waren Sutter, Wolf Kaiser. Der Sprecher, Eckehard Schall. Der Sänger, Hermann Hähnel. Big Bill, Helmut Müller-Lanko. Moses, Gerhard Bienert. Pater, Achim Petri. Offizier, Gerhard Rachold. Mr. Maffey, Gerd Ehlers, Marshall Jochen Thomas, Marché Günther Naumann, Minister Eugen Schaub. In weiteren Rollen Karl Brenk, Wolfgang Brunecker, Eugen Eschner, Hanjo Hasse, Johannes Knittel, Herbert Köfer, Walter Kröter, Maximilian Larsen, Gerhard Lau, Werner Lierk, Johannes Maus, Heinz Schröder, Gustav Stänisch, Jerry Wolf und andere. Es spielten Mitglieder des Großen Rundfunkorchesters und des Rundfunktanzorchesters Leipzig. Es sangen Mitglieder des Rundfunkchores Leipzig. Musikalische Leitung Adolf Fritz Gul. Schnitt Edith Konzack. Toningenieur Hans-Jürgen Wollermann. Assistenzregie Karl-Heinz Drechsel. Regie Fritz Göhler. Sie hörten eine Produktion der DDR aus dem Jahre 1968. Am kommenden Sonntag hören Sie die Ursendung Stimmen unterwegs oder Wer dreimal die gleiche Bar betritt, hat ein Zuhause im Stehen von Judith Kuckert.